Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. It's time to continue. Es ist Zeit, weiterzumachen. So now you know that you have a responsibility to do something with the Zoe life that you've received. Du weißt jetzt, dass du die Verantwortung trägst, mit dem Zoe-Leben, das du erhalten hast, etwas zu tun. And the first responsibility is to supplement it, to add something. Die erste Verantwortung besteht darin, etwas zu ergänzen, etwas hinzuzufügen. And that's goodness. Und das ist Güte. When the Bible says you have to add it or you have to lavishly supplement it, wenn die Bibel sagt, dass du etwas hinzufügen sollst oder etwas großzügig ergänzen sollst, you have to remember that this has to do with your action, not with your attitudes. Dann sei dir bewusst, dass dies mit deinem Handeln zu tun hat, nicht mit deiner Einstellung. I really find it extremely interesting. Ich finde es wirklich sehr interessant, that when the Bible says you have to supplement it, it's written in the imperative and in the active voice. Dass, wenn die Bibel davon spricht, du sollst es ergänzen, steht es im Imperativ und im Aktiv. So it's now something you have to do. Es ist also etwas, das du tun musst. But Reinhard, how do I add goodness to my faith? Aber Reinhard, wie kann ich meinem Glauben Güte hinzufügen? Well, you now choose to act as a person who has this moral attitude. Nun, du entscheidest dich jetzt, als eine Person zu handeln, die diese moralische Einstellung hat. It's good to have the moral attitude, but if you don't act upon it, it's pretty worthless. Es ist gut, diese moralische Einstellung zu haben, aber wenn du nicht danach handelst, ist sie ziemlich wertlos. So you make a decision that you act with this incredible attitude of being kind, being good, being morally correct. Du triffst eine Entscheidung, aus dieser besonderen Einstellung heraus zu handeln, freundlich zu sein, gut zu sein, moralisch korrekt zu sein. I give you an example that maybe it does not make sense for people who live outside of Brazil. Ich gebe dir ein Beispiel, das für Menschen, die nicht in Brasilien leben, vielleicht keinen Sinn ergibt. But in Brazil, the minimum salary is so low that it's a crime. In Brasilien ist der Mindestlohn so niedrig, dass es ein Verbrechen ist. Everybody knows that nobody can survive. Jeder weiß, dass niemand davon leben kann. Yet there are many people who call themselves Christians. Dennoch gibt es viele Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen. Who have businesses, who call themselves Christian. Die Unternehmen haben, sie bezeichnen sich selbst als Christen. Who live by the Christian faith. Leben nach dem christlichen Glauben. But they pay the people who work for them a minimum salary. Aber den Menschen, die für sie arbeiten, zahlen sie einen Mindestlohn. Maybe in your country you can live with the minimum salary, but in Brazil it's a crime. Vielleicht kannst du in deinem Land mit dem Mindestlohn leben, aber in Brasilien ist das ein Verbrechen. If they would have adjusted the minimum salary in Brazil only to inflation. Hätten sie den Mindestlohn in Brasilien an die Inflation angepasst, it would be approximately three times as much as it is. Wäre er etwa dreimal so hoch wie jetzt. So how do I practically add goodness to my faith as a Christian? Wie füge ich also als Christ meinem Glauben Güte hinzu? Well, in Brazil, what you do is you don't pay anybody that little. Nun, in Brasilien zahlst du niemandem so wenig Lohn. But Reinhard, my company doesn't have enough money. Aber Reinhard, meine Firma hat nicht genug Geld. Well, then at least pay the people as much as you pay yourself. Nun, dann bezahle den Leuten wenigstens so viel, wie du dir selbst auszahlst. There are so many practical ways every day we can express goodness. Es gibt so viele praktische Möglichkeiten im Alltag, wie wir Güte ausdrücken können. We can express this moral virtue, this moral rightness. Wir können diese moralische Tugend, diese moralische Rechtschaffenheit zum Ausdruck bringen. The world has become so morally wrong that we don't even realize it's wrong. Die Welt ist so moralisch falsch geworden, dass wir nicht einmal merken, dass es falsch ist. The world has become so egocentric and so selfish that it looks normal for many people, Christians too. Die Welt ist so egozentrisch und so selbstsüchtig geworden, dass es für viele Menschen, auch für Christen, normal erscheint. So ask yourself this question. Are you expressing goodness to the people around you? Stell dir diese Frage. Bringe ich den Menschen um mich herum Güte entgegen? And you know what people have told me so many times? Weißt du, was mir die Leute schon so oft gesagt haben? But Reinhard, we are paying what the law demands. Aber Reinhard, wir zahlen doch, was das Gesetz verlangt. I tell him, listen, this law has not been established by God or by people who love people. Ich sage ihnen, Hört zu, dieses Gesetz wurde nicht von Gott oder von Menschen, die die Menschen lieben, festgelegt. It's been established by people who don't think the way God thinks. Es wurde von Menschen aufgestellt, die nicht so denken, wie Gott denkt. So think in your everyday walk with people, are you expressing goodness? Denk darüber nach, ob du mitten im täglichen Umgang mit den Menschen Güte zum Ausdruck bringst. If not, add it to your faith. Go and make the choice, that's how you live. Wenn nicht, füge es deinem Glauben hinzu. Geh hin und triff die Entscheidung, so zu leben. Once you've done that, you can't sit back and rest because Peter keeps going. Wenn du das getan hast, kannst du dich nicht zurücklehnen und ausruhen, denn Petrus geht noch weiter. He says that you have to add now to your goodness understanding. Er sagt, zu deiner Güte musst du jetzt noch Erkenntnis hinzugeben. Now, it's interesting that there are several Greek words for knowledge or understanding. Es ist interessant, dass es mehrere griechische Wörter für Erkenntnis oder Verständnis gibt. And the word that Peter is using here, it's a very specific word. Das Wort, das Petrus hier verwendet, ist ein sehr spezifisches Wort. It means a general knowledge of the Christian things. Es bedeutet ein allgemeines Wissen über die christlichen Dinge. But it actually can also be used to express a moral wisdom. Im Grunde kann es aber auch verwendet werden, um eine moralische Weisheit auszudrücken. You need to add that. It's not something that God adds to your life. Das musst du hinzufügen. Es ist nicht etwas, das Gott deinem eigenen Leben hinzufügt. Debbie loves to give this as an answer to many questions. Debbie liebt es, folgende Antwort auf viele Fragen zu geben. You need to know your Bible. Du musst deine Bibel kennen. Many people read the Bible for all sorts of different reasons. Viele Menschen lesen die Bibel aus den unterschiedlichsten Gründen. Why don't we read the Bible to learn how we're supposed to live in this world? Warum lesen wir die Bibel nicht einfach, um zu lernen, wie wir in dieser Welt leben sollen? If you study the letters of the apostles, wenn du die Briefe der Apostel studierst, you can basically divide them into two things. Kannst du sie im Wesentlichen in zwei Bereiche unterteilen? Theology and teaching of what Jesus did for us and who we have become. Theologie und Lehre darüber, was Jesus für uns getan hat und wer wir geworden sind. And then understanding how we now live this. Und dann das Verständnis dafür, wie wir das jetzt leben. So you need to add this understanding how we're supposed to live properly as Christians. Du musst aus der Erkenntnis heraus handeln, wie wir als Christen richtig leben sollen. I'm telling you, so many people are trying to figure out so many things in a spiritual way. So viele Menschen versuchen, so viele Dinge auf geistliche Weise zu verstehen. But they don't go to the Bible and simply read how we're supposed to act. Aber sie nehmen die Bibel nicht her, um einfach zu lesen, wie sie handeln sollen. So you have to add this understanding. That means read the Bible and figure out how you live properly. Dieses Verständnis musst du hinzufügen. Das heißt, lies die Bibel und finde heraus, wie du richtig lebst.